Montag, 21. Juli, 3.50 Uhr. Die beiden am Mond gelandeten Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin wünschen keine mehrstündige Ruhepause vor dem Ausstieg. Houston ist einverstanden. Seit Stunden laufen die Vorbereitungen. Jetzt ist es soweit. Houston, this is Tranquility. We're standing by for a go for a cabin depress. Over. Tranquility Base, this is Houston. You are go for cabin depressurization. Go for cabin depressurization. Die Astronauten fragen an, ob sie ihren Kabinendruck ablassen können. Houston antwortet, Basis mehr der Stille, ihr könnt jetzt den Druck ablassen. The hatch is coming open. Okay, Houston, I'm on the porch. Die Luke öffnet sich, Armstrong ist draußen auf der Plattform. Roger, Neil. And we're getting a picture on the TV. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Ich bin am Fuß der Leiter. Ich werde jetzt vom Lemm heruntersteigen. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Das ist nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Diese Worte Armstrongs werden wohl noch Geschichte machen. Die Oberfläche ist fein und pulverig. Ich kann sie lose mit meinen Zehen aufnehmen. Setzt sich in feinen Schichten an den Sohlen und Seiten meiner Stiefel an. Ich sinke nur um einen Bruchteil eines Zolls, vielleicht ein Achtel ein. Aber ich kann die Abdrücke meiner Stiefel und die Tritte in den feinen Sandpartikeln sehen. Inzwischen ist Aldrin, der zweite Astronaut, auch die Leiter heruntergekommen. Houston fragt an, wie es von einem Schritt zum anderen geht. Das ist also sehr komfortabel. Und auch das Gehen ist nicht sehr schwierig. Da rückwärts ist etwas sehr Weiches im Bild zu erkennen. Das ist ein Gesteinsbrocken, sagt Armstrong. Seid vorsichtig und schaut zu, in welcher Richtung ihr geht. Saht ihr einen roten Stein? Ja, es gibt hier rote Steine. Armstrong hisst nun die Fahne der Vereinigten Staaten und er deponiert eine Plakette mit dem Text. Hier haben Menschen vom Planeten Erde zum ersten Mal ihren Fuß auf den Mond gesetzt, im Juli 1969. Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit. Zu den wissenschaftlichen Aufgaben der Astronauten gehört, Proben von Mondgestein einzusammeln und drei wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Erstens sollen sie eine Aluminiumfolie entrollen. Die von der Sonne kommenden Plasmawolken, der sogenannte Sonnenwind, wird damit registriert. Zweitens sollen sie ein Seismometer aufstellen, ein Gerät zur Messung von Mondbeben. Drittens ist es ihre Aufgabe, einen sogenannten Laserreflektor zu deponieren. Mittels eines von der Erde abgesandten Laserstrahls kann damit die Entfernung Erde-Mond auf 15 cm genau gemessen werden. Dieses Experiment, aber da unterbricht die Astronauten Houston. Der Präsident der USA ist in seinem Büro und möchte mit den Astronauten ein paar Worte wechseln. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with America in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this Earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but and of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. President Richard Nixon dankt vom Weißen Haus aus den beiden Mondhelden, Neil und Ed. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stolz wir alle auf euch sind. Dies ist der stolzeste Tag in der Geschichte Amerikas und der Menschheit. Alle Menschen freuen sich heute mit uns. Durch eure Leistung ist der Himmel ein Teil unserer Welt geworden. Wir wollen unsere Friedensanstrengungen verdoppeln und beten, dass ihr wieder gut zur Erde zurückkehrt. Der Kommandant Armstrong dankt auch im Namen seines Kameraden, dem Präsidenten. Es sei für beide eine große Ehre, die Vereinigten Staaten bei dieser Mission zu vertreten und für den Frieden aller Nationen zu wirken. Sie freuen sich, diesen Tag miterlebt zu haben. Montag, 21. Juli, 18.47 Uhr. In wenigen Minuten wird der erste Start eines bemannten Raumschiffes von der Mondoberfläche stattfinden. Nie vorher konnte dieses gefahrvolle Manöver realistisch auf der Erde geübt werden. Wenn die Mondfähre nicht abheben kann, wären die beiden Astronauten verloren. In bewundernswerter Weise haben sie alle gestellten Aufgaben während des mehr als zweistündigen Mondspazierganges voll erfüllt. Nach dem anstrengenden Ausstieg durften sie ruhen. Zum ersten Mal haben Menschen auf dem Mond geschlafen und vielleicht auch geträumt. Seit 2 Stunden läuft der Countdown mit einer Präzision ohnegleichen. Millionen Menschen zittern um das Schicksal der mutigen Monderoberer. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Jetzt müsste die Zündung erfolgt sein. Bange Sekunden der Ungewissheit. Und jetzt bestätigt Houston, das Triebwerk hat einwandfrei gezündet. Der Start von der Mondoberfläche ist geglückt. Nach mehreren komplizierten Manövern ist um 22.35 Uhr das Rendezvous- und Andockmanöver der beiden Raumfahrzeuge Columbia und Eagle vollendet. Armstrong und Aldrin reichen vom Mondkäfer aus die Behälter mit den lunaren Gesteinsproben in das Mutterschiff hinüber und kehren dann selbst zu ihrem Kameraden Collins zurück. Am Dienstag, den 22. Juli um 5.56 Uhr schwenkt Apollo 11 in seine Rückkehrbahn zur Erde ein. Das Vorhaben Präsident John F. Kennedys wurde wahrgemacht. Vor Ende der Dekade betraten Männer siegreich den Mond. Die prophetischen Worte Kennedys aus dem Jahre 1961 haben nichts von ihrer Bedeutung verloren. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. Und schon gehört Apollo 11 der Geschichte an, der Geschichte der ganzen Menschheit. Am 21. Juli 1969 hat um 3.56 Uhr ein neues Zeitalter begonnen.